Herz Hass. Hier gilt für wahr kein Scherz Hass. Hier gilt für wahr kein Scherz. Erschrickt und bebt mein Herz. Es erschrickt und bebt.